Südfunk. Hier ist der Südfunk, angeschlossen sämtliche deutschen Sender. Hier ist der Südfunk, angeschlossen sämtliche deutschen Sender. Meine Damen und Herren, in der nächsten halben Stunde, das sind in 20 Minuten, wird das Luftschiff Graf Zeppelin zur Fahrt in die Arktis starten. Wir befinden uns in Friedrichshafen am Bodensee, in der Luftschiffhalle, und die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Wir haben Ihnen schon öfter Schilderungen von solch einem Start gebracht. Auch heute ist es äußerlich das gewohnte Bild. LZ liegt noch in der Halle, ab und zu werden nochmals die Motoren angelassen, was jedes Mal in Ohren betäubenden Lärm verursacht. Die Mannschaft ist teilweise schon im Schiff und einzelne Gruppen der Fahrteilnehmer stehen abgeschieden beisammen. Und doch möchte ich diesen Augenblick heute einen historischen nennen. Geht die Fahrt auch zum ersten Mal in die Arktis, über zum Teil noch unerforschte Gebiete, wo Männer der Wissenschaft nehmen daran teil und doch dann oft und stelle durch ihre Beobachtungen und Messungen wertvolles Material zu sammeln. Es dürfte Sie heute am meisten interessieren, einige jener Herren selbst zu hören. Wie ich sehe, hat mein Begleiter Köstlin soeben den Führer des Luftschiffes, Herrn Dr. Eckner, erreicht. Ich will schnell mit dem Mikrofon zu ihm. Hallo, Köstlin. Meine Damen und Herren, ich bin in den letzten Tagen ziemlich laut geworden, dass der Zeitpunkt für diese Expedition nicht glücklich gewählt sei, dass die Kosten für dieses Unternehmen in einer Zeit erster wirtschaftlicher Depression nicht verantwortet werden könnten. Sie sind inzwischen durch die Presse darüber aufgeklärt worden, dass diese Bedenken nicht gerechtfertigt sind. Aber es wird für Sie besonders wertvoll sein, aus dem Munde Dr. Eckner selbst ein paar Worte zu diesem Thema zu hören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war, wie Ihnen bekannt sein wird, eine Lieblingsidee des Grafen Zeppelin, sein Luftschiff einmal im Dienste wissenschaftlicher Forschung verwendet zu sehen. Und besonders das unzugängliche Gebiet der Arktis schien ihm der restlosen und bequemen Erforschung durch Luftschiffe vorbehalten zu sein. Wir wollen jetzt versuchen, den Gedanken des Grafen Zeppelin zur Durchführung zu bringen. Es ist eine Fahrt in die Gebiete östlich von Franz Josef Land vorgesehen, die noch allerlei geografische Geheimnisse bergen. Das Schiff ist klar, in einer halben Stunde soll die Fahrt ihren Anfang nehmen. Ich bedauere lebhaftes, dass die Fahrt in einer so überaus ernsten Zeit stattfindet, wo das deutsche Volk um sein Geschick, ich möchte sagen, um sein nacktes Dasein bangt. Das Interesse an der Fahrt kann deshalb nicht so lebhaft sein, wie es wohl sonst der Fall gewesen wäre. Aber vor 3 Wochen, als der Ernst unserer Lage uns schlagartig bekannt wurde, waren die Vorbereitungen zur Fahrt schon so weit gediehen, dass sie nicht mehr abgebrochen werden konnten. Waren schon Gelehrte aus Amerika und sonst aus dem Ausland unterwegs nach Friedrichshafen. Wir mussten das Beginnen deshalb zu Ende führen. Aber wir legen auf den Pol selber gar keinen Wert. Uns liegt in erster Linie daran, die wissenschaftliche Expedition durchzuführen, das heißt Vermessung von Gebieten, die zwar etwas bekannt sind, die aber noch nicht vermessen sind. Und in welchen Etappen soll die Fahrt eigentlich zurückgelegt werden? Es sind da widersprechende Meldungen in den Zeitungen. Heute gehen wir nach Berlin herüber, landen heute Abend etwa 5 oder 6 Uhr in Berlin, werden dann die Nacht durch noch die letzten Nachfüllungen vornehmen, gehen dann bis Leningrad. In Leningrad sind wir dann morgen Abend, füllen wiederum die Nacht durch und werden übermorgen früh um 5 Uhr etwa von Leningrad aus weggehen und kommen dann zurück, entweder nach Leningrad oder nach Berlin oder nach Friedrichshafen. Die ist noch nicht ganz genau bestimmt. Also Sie wissen noch nicht, wie lange Sie sich über der Arktis selbst aufhalten werden. 5 bis 7 Tage über der Arktis, das heißt von Petersburg bis Petersburg. Und da müssen Sie ununterbrochen fahren. Da sind wir ununterbrochen unterwegs. Eine Möglichkeit, eine Landung vorzunehmen. Nein, ja, wir könnten natürlich eine Wasserlandung gegebenenfalls vornehmen für kurze Zeit. Aber vorgesehen im Programm ist eine solche Wasserlandung noch nicht. Man kann natürlich allerhand machen mit dem Schiff. Ja, wir wollen mit dem Mikrofon schnell etwas näher an die Gondel gehen. Die russischen Herren sind dort, deswegen kommen Sie. Ja, wir wollen. Ja, die sind schon im Schiff. Professor Samuilovic ist da. Ja, Professor Samuilovic ist auch schon. Er ist schon eingestiegen, aber wir holen ihn wieder heraus. Jawohl, gehen Sie vor, er ist in der Gondel. Ich komme mit dem Mikrofon nah. Wir sind jetzt direkt unter dem Bug des Luftschiffes. Jawohl, hallo, Köstlin hier. Herr Professor? Ja, doch, an dem Fenster. Ach so, am Fenster. Gehen Sie rein, schätzen Sie? Nein, man kann nicht mehr rein, weil abgewogen ist. Das Schiff ist schon abgewogen, wir können nicht mehr in die Gondel herein. Ich gehe mit dem Mikrofon dicht vor die Gondel. So, Herr Professor Samoilowitsch spricht aus der Gondel. Der Leiter der wissenschaftliche Leiter der Expedition. Die Gondel darf nicht mehr verlassen werden, da das Flugzeug schon abgewogen ist. Herr Professor, können Sie uns nicht schnell noch etwas von dem erzählen, was Sie sich auf wissenschaftlichem Gebiet von dieser Expedition erwarten? Welche Forschungsergebnisse? Nach einigen Minuten wird starten, um zu fliegen in die Arktis. Wir machen eigentlich eine Probefahrt, um geografische und geophysikalische Forschungen in der Arktis fortzusetzen. Ja, das kann ich nicht sagen. Russisch spreche ich doch besser. Glauben Sie, dass Sie mit dem russischen Eisbrecher Malikin zusammentreffen werden? Ja, wir hoffen, dass wir werden Sie den Eisbrecher treffen zwischen Novaya Zemlya und Franz Josef Land. Kann sein, auch etwas östlicher. Ja. Es ist nicht gleiche Aufgabe im navigatorischen Sinne, den Eisbrecher zu finden. Aber unter Führung Herrn Dr. Eppinger, wir hoffen, das doch zu gelingen. Also wir danken Ihnen sehr, Herr Professor, für Ihre Ausführungen.